6. Sätze aufbauen. Sprechen Sie laut nach. A. Urlaub machen. In Deutschland Urlaub machen. Wir möchten in Deutschland Urlaub machen. B. Eine Radtour machen. Unbedingt eine Radtour machen. Morgen müssen wir unbedingt eine Radtour machen. C. Eine Wanderung machen. Ein Schloss besichtigen oder eine Wanderung machen. Wollt ihr ein Schloss besichtigen oder eine Wanderung machen? D. Am Meer gezeltet? Schon mal am Meer gezeltet? Haben Sie schon mal am Meer gezeltet? E. Eine Europareise gemacht? Schon mal eine Europareise gemacht? Haben Sie schon mal eine Europareise gemacht? F. Fotos gemacht? Viele Fotos gemacht? Habt ihr viele Fotos gemacht? Habt ihr im Urlaub viele Fotos gemacht? G. Keine Fotos gemacht. Kamera vergessen und keine Fotos gemacht. Nein, ich hatte meine Kamera vergessen und habe keine Fotos gemacht.